Kundgabe 977. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.06.1939. Lichtzustand. Das Leben im Jenseits im Lichtzustand ist den Menschen gleichfalls unvorstellbar, denn es übersteigt alle irdischen Freuden ums Tausendfache, ist jedoch von der Art der irdischen Freuden gänzlich abweichend und darum über alle Maßen beglückend und beseligend. Und alle Fantasie des Menschen vermag nicht annähernd ein Bild zu entwerfen, das der Wahrheit entspricht. Denn es erwarten ein vollkommenes Wesen in jenen Sphären himmlische Freuden, zu deren Vergleich nichts Irdisches angeführt werden könnte. Und ebenso ist das Empfindungsvermögen der Wesen im Lichtzustand alles irdische Empfinden übertreffend. Und es kann darum auf Erden niemand den Grad des Wohlbehagens ermessen, der jenen Wesen beschieden ist. Für die Erdenzeit muss es dem Wesen auch unvorstellbar bleiben, auf das der Mensch aus eigenem Antrieb, jedoch nicht um des Lohnes willen, die Vollkommenheit erstrebe. Doch ein Wissen um dieses unfassbare Glück im Jenseits ließe alle Menschen mit größtem Eifer danach streben. Doch um wahrhaft vollkommen zu sein, muss das Gute getan werden um des guten Willen. Und es darf der Lohn nicht vorangestellt werden. Und darum ist es weise vom himmlischen Vater eingerichtet, die Menschen in Unkenntnis zu lassen darüber, was er bereitet hat denen, die ihn lieben. Er will die Liebe der Erdenkinder besitzen. Er will ihr Vater sein und ihre Liebe lohnen nach Vaterart, dem Kinde alles geben, was sein ist. Darum trachtet danach, wahre Kinder Gottes zu werden, auf dass ihr aller Wonnen des Himmels teilhaftig werdet. Und maßlos selig werdet ihr sein bis in alle Ewigkeit. Amen.